sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Oktober haben wir müssen sagen leider, einen Schwerpunkt zu Rojava. Gestern fand nicht nur ein antisemitischer und antimuslimischer Anschlag in Halle mit 2 Toten statt, sondern auch der lange befürchtete Angriff auf das rätseldemokratisch organisierte Rojava durch die türkische Armee und Islamisten begann. Ermöglicht wurde dieser Einmarsch durch den Rückzug der US-Truppen aus Rojava, das Hochrüsten der Türkei, auch mit deutschen Waffen. Diese kamen bereits schon bei der Zerschlagung Afrins zum Einsatz. Wir können euch nur aufrufen, für Rojava und gegen das Schweigen der Bundesregierung auf die Straße zu gehen und ein Ende der Waffenexporte, insbesondere an solche Staaten wie zum Beispiel Türkei und Saudi-Arabien, zu fordern. Die Türkei wird von der islamistischen AKP mit Unterstützung der faschistischen MHP regiert. Bei Rojava müssen wir, wie viele, an Chiapas denken und haben deshalb einen Artikel zur Situation der Zapatisten in Mexiko dabei. Abschließend betrachten wir noch die Proteste gegen die Klimakatastrophe von Extinction Rebellion. Unseren Schwerpunkt zum Beginn des türkischen Angriffskriegs beginnen wir mit einem kurzen Artikel aus der Taz und einem längeren Artikel von Telepolis. Wir beginnen mit dem Taz-Artikel von heute. Dieser heißt Erdogans Einmarsch in Nordsyrien. Die Welt darf nicht zuschauen. Erdogan führt Krieg gegen die Kurden und die westliche Welt lässt ihn gewähren und beliefert ihn mit Kriegsgerät. Das muss sofort aufhören. Die Bundesregierung zeigt sich besorgt über die türkische Militäroperation in Nordsyrien und in den USA gibt es Kritik an Donald Trumps angekündigten Truppenrückzug. Ernsthaften Widerstand gegen Erdogans angekündigten und am Mittwoch tatsächlich begonnenen Einmarsch in Nordsyrien gibt es jedoch nicht, schon gar nicht aus Deutschland. An fehlenden politischen Beziehungen liegt das nicht. Innenminister Seehofer war erst letzte Woche in Ankara und traf dort den türkischen Außenminister Çavuşoğlu, um den EU-Türkei-Deal nachzuverhandeln. Doch statt Menschenrechtsverletzungen zu thematisieren oder völkerrechtswidrige Angriffskriege zu verhindern, steht die Migrationsabwehr im Fokus der deutschen Türkei-Politik. Die Kooperation mit Erdogan bleibt die außenpolitische Leitlinie in der Region. Grund und Ausdruck dieser Partnerschaft sind die Waffenlieferungen der deutschen Rüstungsindustrie. Bereits beim völkerrechtswidrigen türkischen Einmarsch in Afrin rollten deutsche Leopard-2-Panzer über die Grenze. Auch für den aktuellen türkischen Angriff auf Rojava sind Bundesregierung und EU mitverantwortlich, ebenso für die absehbare Vertreibung zehntausender Menschen. Auch die Reorganisierung des Islamischen Staates droht, etwa im Flüchtlingslager Al-Hol, wo sich etwa 10.000 IS-Anhängerinnen immer weiter radikalisieren. Das friedliche Zusammenleben in Rojava ist gefährdet. Mit dem Krieg gegen die Kurden ist vor allem das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien und religiöser Minderheiten in Rojava gefährdet. Die kurdische Selbstverwaltung ist der bedeutendste Versuch, eine demokratische Alternative in der Region zu etablieren. Diese Bemühung müsste die internationale Gemeinschaft eigentlich stützen. Auch die Bundesregierung muss jetzt handeln. Aufkündigung des EU-Türkei-Deals. Einstellung der damit verbundenen Zahlungen, Einstellung aller Rüstungsexporte in die Türkei. Solange die gegenwärtigen Beziehungen bestehen, machen sich Bundesregierung und EU erpressbar und sind mitverantwortlich für Erdogans Krieg. In unserem zweiten Artikel zum türkischen Angriffskrieg auf Rojava geht es um die Folgen für die Zivilbevölkerung in Rojava und darum, dass die Auswirkungen dieses Krieges sich nicht auf Rojava und die Türkei begrenzen lassen werden. Der Artikel erschien heute Nacht auf Telepolis. Erdogans asymmetrischer Krieg. Der Krieg der Türkei gegen Nordsyrien hat am Mittwochnachmittag mit Beschuss zwischen Serikaniye und Girespi begonnen. Im Laufe des Nachmittages wurden türkische Luftangriffe und Bombardierungen auch aus Kamishlo und Derik gemeldet. Die Invasion der türkischen Armee in Nordsyrien ist Teil des asymmetrischen Krieges, den Erdogan schon seit Jahren führt. Für Europa, insbesondere für Deutschland, wird es sich früher oder später rächen, Augen und Ohren vor diesem Krieg vor unserer Haustür zu verschließen. Der Krieg gegen die Bevölkerung Nordsyriens und Erdogans Expansionspolitik wird nicht lokal beschränkt bleiben. Seit 3 Jahren verbreiten türkische Medienlandkarten die Erdogans Expansionspläne in Anlehnung an das Osmanische Reich deutlich machen. Trumps Ankündigung, die Türkei sei ab jetzt für die gefangenen IS-Terroristen in Nordsyrien verantwortlich, sollte allen das Blut in den Adern gefrieren lassen, denn der jahrelange türkische Support für den IS und die anderen Dschihadistengruppen in Syrien ist ausreichend belegt. Angeblicher türkischer Kampf gegen den IS bedeutet immer, vormalige IS-Kämpfer in andere dschihadistische Strukturen einzugliedern und als Hilfstruppen für eigene Zwecke zu gebrauchen, um unter anderem neue Flüchtlingsströme nach Europa auszulösen oder anzudrohen und sich für deren Verhinderung bezahlen zu lassen. Auch die Annexion Nordsyriens und deren Folgen wird er sich von der EU bezahlen lassen. Der völkerrechtswidrige Angriff auf Nordsyrien hat begonnen. Die Menschen fliehen aus Serikaniye. Die in Nordsyrien ansässige Nachrichtenagentur ANHA ist von einem Cyberangriff betroffen. In der Grenzregion sind die Telefonverbindungen unterbrochen. In den sozialen Medien wird von 10.000 Dschihadisten und türkischen Soldaten berichtet, die auf türkischer Seite vor den Grenzstädten zu Kobane, Girespi und Serikaniye aufgezogen sein sollen. Die oppositionelle kemalistische Partei CHP, die in Istanbul bei den erneuten Bürgermeisterwahlen nur deshalb gegen den AKP-Kandidaten gewann, weil die HDP auf einen eigenen Kandidaten zugunsten eines CHP-Kandidaten verzichtete, stimmt dem Parlament dem Angriffskrieg zu. Wieder hat die nationalistische Altherrenriege in der CHP die Oberhand gewonnen. Die türkischen Medien blasen ebenfalls zum Angriff und veröffentlichen eine Karte, die zeigt, dass die Türkei das ganze Gebiet von Afrin bis Derik entlang der türkisch-syrischen Grenze besetzen will. Geh und sag dem Ungläubigen, Mohammeds Armee ist zurück, schrieb die AKP-Propagandazeitung Yen Akit auf ihrer Titelseite. Nach Trumps Ankündigung des US-Rückzugs aus dem Grenzgebiet. Ein Angriff auf dieses Territorium wird auf heftige Gegenwehr treffen. Die kurdische Selbstverteidigungseinheit YPG warnt vor einem großen Blutbad und ruft die internationale Gemeinschaft dazu auf, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Die gesamte Region sei jetzt schon mit Flüchtlingen aus Afrin und den Bewohnern überfüllt. Da Erdogan die Bewohner der Region pauschal als Terroristen betrachtet, wird er die Verteidigung der Menschen als Angriff auf die türkische Sicherheit darstellen. Seht ihr, sie ergeben sich nicht oder überlassen uns ihr Territorium, sondern sie greifen uns an. Mit Sicherheit wird es eine neue Flüchtlingsbewegung aus Syrien nach Europa geben. Denn wo sollen denn die 3 Millionen Menschen hin, die in Nordsyrien leben? Das syrische Regime wird sie nicht mit offenen Armen empfangen. Vielmehr dürften sie im Assad-Gebiet ebenfalls in Gewehrmündungen schauen, wenn sie nicht bereit sind, ihre Forderung nach Anerkennung als Minderheit aufzugeben und sich dem Regime ergeben. Letztendlich bleibt nur die Flucht in den Nordirak oder nach Europa. Die kurdische Autonomieregierung des Nordirak, die von der Bundesregierung mit Waffen und Support unterstützt wird, warnt die türkische Regierung bereits vor den unabsehbaren Folgen eines türkischen Einmarsches und wies gleichzeitig darauf hin, dass sie selbst noch immer 1,1 Millionen Geflüchtete zu versorgen hätte, die innerhalb des Iraks vor dem IS geflohen waren. Barzani sucht auch das Gespräch in Washington. Die konservativen Barzani-Kurden treibt schon jetzt die Furcht vor einem Wiedererstarken des IS um und um den Bedeutungsverlust als Wirtschaftspartner der Türkei, wenn sich die Türkei neue Warenwege über Nordsyrien erschließt. Die kurdische Autonomieregion würde dann ins wirtschaftliche Abseits gedrängt. Ein wichtiger Teil von Erdogans asymmetrischer Kriegsstrategie ist die Erpressung Europas mit neuen Geflüchteten. Unter europäischen Diplomatenmilitärs spricht man seit 2015 von der türkischen Migrationswaffe, weil der türkische Geheimdienst die Wanderungsbewegung von Muslimen immer dann massiv und gezielt befördert, wenn die Türkei mehr Geld oder politisches Wohlverhalten von Europa erpressen will, berichtet NTV. Erdogan weiß, wie erpressbar und unterwürfig die Bundesregierung ist. Jede neue Fluchtbewegung wird sowohl die AfD stärken, wie dadurch auch seine Anhängerschaft in Deutschland. Erdogan wird daher auch nach der Eroberung Nordsyriens nicht damit aufhören, von Zeit zu Zeit die Tore zu öffnen, um an EU-Gelder für seine marode Wirtschaft zu kommen. Verpackt wird es in die Forderung, EU-Gelder in die nordsyrische Sicherheitszone fließen zu lassen, zum Wiederaufbau dessen, was seine Panzer und Bomber vorher zerstört haben, und zum Aufbau neuer Dörfer und gar Städte. Diese Gelder soll vor allem das staatliche Wohnungsbauunternehmen Toki verbauen. Von Europa werden Erdogans Expansionsbestrebungen, die auch vor Europa nicht Halt machen, völlig ausgeblendet. Seit Jahren drohte er die Türkei, hätten ihre Grenzen nicht freiwillig akzeptiert und spielt auf den Lausanne-Vertrag von 1923 an. Wir müssen überall sein, wo unsere Ahnen waren. Ein hochrangiger Diplomat in Brüssel warnt, es gehe Erdogan nicht um einen kleinen Sicherheitskorridor in Nordsyrien. Er sieht die historische Gelegenheit, die Grenzen der Türkei im großen Stil zu verschieben. So fordert er beispielsweise von Griechenland einige Inseln zurück, die 1923 mit dem Vertrag von Lausanne Griechenland zugeordnet wurden. In Zypern provozierte er die EU mit einem umfangreichen Gasbohrungsprogramm in den Hoheitsgewässern der Inseln. Niemand sollte bezweifeln, dass die Türkei dasselbe tun würde wie vor 45 Jahren, provozierte Erdogan mit Anspielung auf den 45. Jahrestag der türkischen Invasion auf Nordzypern. In Deutschland treibt er den politischen Islam in Moscheen über die beiden islamischen Dachverbände DİTİB und Islamische Föderation voran, die ihre Order direkt von der türkischen Religionsbehörde Diyanet erhalten. Einige Bundesländer schließen trotzdem weiterhin Kooperationsverträge für islamischen Religionsunterricht mit ihnen ab. Auf AKP-Veranstaltungen spricht Erdogan immer wieder davon, für seine Leute die Tore bis Wien zu öffnen und meint damit die muslimisch geprägten Balkanstaaten wie Albanien, Bosnien und den Kosovo. mit Investitionen wie dem Bau von muslimischen Schulen, Universitäten, Studentenheimen und Moscheen finanziert die Türkei auf dem Balkan den zunehmenden Islamismus. Erdogans Kriegsstrategie in Nordsyrien. Im Oktober 2018 konnte die Autorin sich persönlich ein Bild von der Region machen, bei einer Fahrt von Derik nahe der irakischen Grenze im Osten Nordsyriens entlang der türkischen Mauer wurde deutlich, wie angreifbar diese Region gegen eine türkische Aggression ist. Ein flaches Gelände, rund 480 Kilometer lang. Die Hauptstraße führt über weite Strecken direkt an der türkischen Mauer entlang durch Dörfer und Städte, deren Häuser bis direkt an die Mauer reichen. Bewohner der Region berichten, türkische Militärs würden von der türkischen Seite aus die Bauern beschießen, die ihre Felder bestellen wollen. Im Jahr 2019 registrierte das Rojava Information Center, das Journalisten aus aller Welt mit Hintergrundinformationen und Kontakten zur Seite steht, über 30 Angriffe von türkischem Militär über die Grenzmauer hinweg, während es nur einen umgekehrten Angriff Richtung Türkei von einer Einzelperson gab. Da das türkische Militär gegenwärtig rund um die Stadt Akakale ihre Panzerhaubitzen auf Giresun richtet, ist davon auszugehen, dass das türkische Militär den einstigen Grenzübergang zum Einmarsch benutzt. Der ist für das türkische Militär strategisch günstig. Zum Einmarsch begonnen hatte die Offensive mit Bombardements türkischer Kampfbomber. Diese fliegen quasi im Blindflug, denn das Pentagon berichtet, dass die Türkei aus der NATO-Luftüberwachung ausgeschlossen wurde. Das heißt, dass die türkische Luftwaffe unkoordiniert über Syrien fliegt. So könnten sie amerikanischen Militärflugzeugen oder deutschen Aufklärungsflugzeugen in die Quere kommen. Von der Möglichkeit, den Luftraum für türkische Kampfflugzeuge zu sperren, hat die USA jedoch noch keinen Gebrauch gemacht. Das erinnert an Afrin, wo Russland den Luftraum für die Türkei freigab. Vermutlich plant Erdogan mit der Eroberung der Städte Serekaniye und Giresun einen 30 Kilometer tiefen Keil zwischen Kobane und dem östlichen Teil Nordsyriens zu schlagen. So können beispielsweise Kobane und die Sheba-Region von zwei Seiten langsam in die Zange genommen werden. Für die Menschen in Nordsyrien hat Kobane großen Symbolcharakter. Entgegen der Behauptung Erdogans, der anstatt der angestammten Kurden gerne den IS als Nachbarn gehabt hätte, wurde Kobane im Januar 2015 von den kurdischen Einheiten YPG, YPJ mit vielen Verlusten zurückerobert. Da ist die Eroberung von Kobane ein wichtiges strategisches Ziel für die Türkei. So wird die türkische Armee, in deren Reihen in türkischen Camps ausgebildete Islamisten arbeiten, das Gebiet der nordsyrischen Selbstverwaltung durch Keile bis an die Grenze der Gebiete der syrischen Armee wieder zerstückeln und isolieren. Die Drecksarbeit der Vertreibung und Ermordung werden dann die islamistischen Milizen erledigen, auf die nicht nur Jungfrauen im Paradies warten, sondern die sich in IS-Manier, wie in Afrin geschehen, an kurdischen und jesidischen Frauen vergehen können, sie vergewaltigen und versklaven. Die türkische Armee wird für Waffen und Versorgungsnachschub im Hintergrund sorgen, darunter auch deutsche Waffen. All das wurde uns in den letzten anderthalb Jahren in Afrin vorgeführt, von den westlichen Medien fast vollständig verschwiegen und von der Bundesregierung ignoriert. Der IS ist nicht besiegt, er lebt in den Gefängnissen und Lagern weiter. In Spiegel warnt Rania Salom in einem Videobeitrag vor dem Aufleben des IS, vor allem im syrisch-irakischen Grenzgebiet. Entgegen Trumps Behauptung, der IS sei besiegt, würde ein Einmarsch der Türkei zur Rekonstruktion des IS beitragen und die Sicherheit Europas gefährden. Trumps Ankündigung, die Türkei sei ab jetzt für die gefangenen IS-Terroristen in Nordsyrien verantwortlich, müsste allen demokratischen Politikern das Blut in den Adern gefrieren lassen. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie Tausende von IS-Terroristen nach Syrien gekommen sind und welchen Support sie erhalten haben, warum sollten sie nicht auch auf dem gleichen Weg unbehelligt wieder nach Europa oder Russland zurückkehren können? Die Wege wurden von gefangenen IS-Terroristen detailliert beschrieben. Dass der IS längst noch nicht besiegt ist, sollten einige Beispiele aufzeigen, die einen Ausblick auf das kommende Drama geben. Am Mittwoch am Tag des Beginns der Bombardierung von Nordsyrien verübten IS-Stellverzellen Anschläge auf Raqqa. Im Gefängnis von Derik gab es vor wenigen Monaten einen Ausbruchversuch von IS-Gefangenen, die nur durch die zur Hilfe geeilten US-Helikopter abgewendet werden konnte. Im Camp Al-Hod bei Hasaka bildete sich gerade ein Mini-IS-Staat heraus, in dem Areal, wo die internationalen Angehörigen von IS-Terroristen untergebracht sind. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Türkei die nordsyrischen Gefängnisse und Lager der IS-Gefangenen ernsthaft sichern wird. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass die IS-Gefangenen freigelassen und in die anzusiedelnden islamistischen Miliz integriert werden, denn sie verfügen über wertvolle Informationen zur Zusammenarbeit der Türkei mit dem IS, die besser nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Nicht wenige werden über die Türkei dann nach Europa einsickern. Die Syrian Democratic Forces, SDF, haben immer wieder gewarnt, dass sie die Situation unter den gegebenen Bedingungen nicht länger unter Kontrolle halten können. Sie müssten beim Angriff der Türkei Personal an die Front verlegen und könnten die Lager nicht mehr ausreichend bewachen. Deshalb baten sie wieder und wieder um internationale Unterstützung. Es gab auch den Vorschlag, einen internationalen Gerichtshof vor Ort einzurichten. Aber es gab nichts als Schweigen von allen Seiten, übrigens auch von der syrischen Regierung. Assad will die IS-Terroristen auch nicht haben. Das Rojava Information Center berichtet in seinem August-Report von 95 Angriffen, ausgeübt von IS-Stellverzellen und der Islamistenmiliz Ahrar al-Sham allein im August. 35 Menschen starben bei diesen Angriffen. Die von der Türkei unterstützte islamistische Miliz Ahrar al-Sham war hauptsächlich im Gebiet um Sirikaniye, Tribesbiye und Qamishlo aktiv, jenes von der Türkei als Sicherheitszone begehrtes Gebiet. Die Angriffe sollten in Verbindung mit den Truppenaufmärschen des türkischen Militärs auf der anderen Seite der türkischen Mauer die Bevölkerung in Nordsyrien verunsichern und demoralisieren, berichtet Robin Fleming vom Rojava Information Center. Die SDF, also die Syrian Democratic Forces, nahm allein im August 78 IS-Terroristen fest, darunter das hochrangige ISIS-Mitglied Anwar Mohammed Hadouchi aus Belgien, von dem angenommen wird, dass er an den Anschlägen von Paris und Brüssel beteiligt war. Es ist schon lange bekannt, dass die Türkei den IS jahrelang in der Region unterstützt hat. Erinnert sei an die Enthüllung des ehemaligen Cumhuriyet-Chefredakteur Can Dündar, der Beweise für den Waffentransport des türkischen Geheimdienstes an die Dschihadisten in Syrien veröffentlichte. Ihm blieb daraufhin nur die Flucht ins Exil nach Deutschland. Von der kurdischen Nachrichtenagentur ANF wurden Dokumente vorgelegt, die belegen, dass der IS seine Funkgeräte aus der Türkei bezog. Ein Dokument, eine Rechnung, ist auf den 12. April 2014 datiert, ausgestellt von einer Vertriebsfirma in Istanbul. 140 Handfunkgeräte und 3 Programmkabel wurden an eine Person namens Abdul Qatar Al-Razi für 28.932 türkische Lira verkauft. Bestimmungsort Deir-es-Zor. Eine weitere Rechnung über 100 verkaufte Funkgeräte wurde am 28. Mai 2014 ausgestellt. Die Lieferung ging nach Idlib. Ein türkischer Vertrag mit dem Scharia-Gericht des IS beinhaltet Folgendes. Die zweite Partei bringt 100 Funkgeräte im Wert von $11.400, die am Freitag, den 16.07.2014, geliefert werden. Der IS-Kommandant Ilyas Aydin, der sich seit 2 Jahren im Gewahrsam der demokratischen Kräfte Syriens befindet, bestätigt, dass der IS ab 2014 mit Ausrüstung der Firma Ideal versorgt wurde. Bei den von uns verwendeten Funkgeräten handelt es sich um 2 Typen, also um analoge Geräte und digitale Geräte. Der Islamische Staat erhielt Funkgeräte von einer Firma namens Hüterer. Hüterer ist ein weltbekannter Konzern, der auch in der Türkei aktiv ist. Ein Großteil der Digitalfunkgeräte stammt von dort. Es gibt einen Ort namens Perpa, in Istanbul. Im Obergeschoss gibt es Funkgeräte. Ich meine, diese Firma sind Sicherheitsunternehmen. Sie kümmern sich um die Sicherheitskommunikation großer Fabriken an vielen Orten. Aydin berichtet, dass all diese Lieferungen in Kenntnis des türkischen Geheimdienstes MIT erfolgten. Laut Rojava Information Center besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung des türkischen Geheimdienstes an den Aktivitäten der Islamistenmiliz Ahrar al-Sham, die ähnlich wie andere von der Türkei unterstützte Milizen in Nordsyrien agieren. So hätte Ahrar al-Sham erklärt, dass sie mit ihren Anschlägen auf Angriffe auf unser Volk in den Gebieten der türkischen Operation Olivenzweig und Euphratschild reagieren würden. In Deutschland mehrt sich die Kritik an der Bundesregierung. Prominente Künstler, Wissenschaftler, Politiker und Journalisten wandten sich am Mittwoch in einen Aufruf an die Bundesregierung, endlich zu handeln, anstatt zu schwadronieren. Kritik aus den Parteien kommt nicht nur von den Grünen, der Linkspartei, sondern auch von der CDU. Ali Ertan Toprak, Hamburger CDU-Bürgerschaftskandidat, Vorsitzender der kurdischen Gemeinde und Mitunterzeichner des Aufrufes, findet in einem Interview mit dem Deutschlandfunk deutliche Worte. Europa, allen voran Deutschlands, sollte es nicht nur bei folgenlosen Besorgnisbekundungen belassen, das interessiere Erdogan überhaupt nicht. Jetzt wäre klares Handeln angesagt, keine Waffenlieferungen an die Türkei, die ja dann in dem Angriffskrieg zum Einsatz kommen würden, kein wirtschaftliches Engagement in der Türkei und keine weiteren Finanzhilfe an die Türkei. Das ist die Sprache, die Erdogan versteht. Gespräche müssen nicht nur mit der AKP geführt werden, sondern mit der Oppositionspartei HDP. Deutschland muss die demokratische Opposition der Türkei stärken und nicht die rückwärtsgewandten Neo-Osmanen oder die alteingesessenen Kemalisten der CHP, denen man in der Kurdenfrage ebenfalls Nationalismus vorwerfen kann. Innerhalb der CHP muss man den progressiven Flügel stärken, der sich langsam mit einer multikulturellen Gesellschaft in der Türkei anfreundet. Rojava kommen wir zu Chiapas. Der Kampf der Zapatisten hat die Selbstorganisation in Rojava in vielfältiger Weise inspiriert und wir wollen mit den Lateinamerika-Nachrichten von September, Oktober einen Blick nach Chiapas werfen. Und der Artikel heißt Überraschung in Zeiten der Militarisierung. Zapatistas erweitern ihr Einflussgebiet ohne Kampfhandlung. Der zapatistischen Bewegung gelingt es, ihr Einflussgebiet im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas zu erweitern, ohne Waffen einzusetzen. Und das, während sich die Konflikte um den Ausbau von Wirtschaft und Tourismus zuspitzen. Die Haltung des seit Dezember 2018 amtierenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador dazu ist nicht eindeutig. Schwierige Zeiten seien es in Chiapas, hört man dort seit Amtsantritt des neuen Präsidenten allenthalben. Während Mitglieder seiner Partei, Morena, im Zentrum des Landes hin und wieder Projekte realisieren, welche von der Bevölkerung nicht als ausschließlich negativ aufgefasst werden, sieht sich der Bundesstaat Chiapas noch immer mit dem seit Jahren vorherrschenden Mantra konfrontiert, Entwicklung durch mehr Wirtschaft und Wirtschaft in Form des Dreiklangs Infrastrukturausbau, Extraktivismus und Tourismus. Sinnbildlich für diese Politik stehen nicht nur verstärkte Abholzung, Fracking und 99 Minenkonzessionen, sondern vor allem der Ausbau einer Schnellstraße von der archäologischen Fundstätte Palenque in die touristische Kolonialstadt San Cristobal de las Casas, sowie der umstrittene Bau einer Zuglinie mit dem Namen Tren Maya, Maya-Zug. Diese soll die Halbinsel Yucatan mit der Pyramidenstadt Palenque verbinden. 3 Millionen TouristInnen sollen dadurch ab 2023 jährlich in den Bundesstaat gelockt werden. Doch Straßen und Schienen eignen sich natürlich auch für den Warentransport. Beides bereitet der lokalen Bevölkerung Sorgen, welche die Probleme des Bundesstaates nicht in einem Mangel an Tourismus und Wirtschaft sieht. Umweltzerstörung und Landraub sind eine Folge dieser auf wirtschaftliches Wachstum ausgelegten Politik, das vermehrte Auftreten der organisierten Kriminalität eine andere. Wo das Interesse an Land und Ressourcen wächst, verbindet sich beides in eine explosive Mischung. Seit 3 Jahren gibt es im Hochland von Chiapas wieder massive und extrem gewaltvolle Vertreibungen der indigenen Bevölkerung. Die Konflikte wurzeln im Allgemeinen entweder in Korruption bei der Vergabe von Regierungsgeldern oder in ungeklärten Besitzverhältnissen von Land, ausgelöst durch bundesstaatliche Grenzverschiebungen der Landkreise. Auffallend ist, dass hochbewaffnete AkteurInnen mit Verbindungen zu den lokalen Kartellen dabei häufig mit lokalen Autoritäten kollaborieren. Beim Amtsantritt des neuen Präsidenten und des neuen Gouverneurs der regierenden Partei Morena in Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, waren alle gespannt, wie diese mit den gravierenden Menschenrechtsverletzungen und der Straflosigkeit umgehen würden. Schnell zeigte sich, dass sie eine ähnliche Politik wie ihre Vorgänger verfolgen. Medienwirksam inszenierte Friedensverträge zwischen LokalpolitikerInnen ohne realen Einfluss bei ausbleibender Strafverfolgung sowie Entwaffnung, wie vom lokalen Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas, Freiba, gefordert, führten bisher nicht zur Lösung der Konflikte. Stattdessen wurde eine Militarisierung durch die neu geschaffene Nationalgarde im Bundesstaat vorangetrieben. Ursprünglich zur Bekämpfung der Kartelle geschaffen, wird sie in Chiapas vorwiegend zur Migrationsabwehr eingesetzt. Einige ihrer Basen sind auffallend nah an den zapatistischen Territorien, was Erinnerungen an die Aufstandsbekämpfungsstrategien der 1990er Jahre aufkommen lässt. Auch die militärischen Straßensperren und Kontrollen jener Zeit sind zurückgekehrt. Neu ist die Rhetorik. Während Ex-Präsident Enrique Peña Nieto die Existenz der Zapatistas weitgehend ignorierte, schenkt Andrés Manuel López Obrador ihnen zwiespältige Aufmerksamkeit. Hin und wieder twittert er ein Foto, auf dem er unter anderem mit dem Subkommandante Galeano zu sehen ist und bekundet Verständnis für Anliegen und Autonomie der Zapatistas. Gleichzeitig verleumdet er sie sowie den Nationalen Indigenen Kongress und andere lokale indigene und ländliche Organisationen als zurückgeblieben, wenn diese sich gegen gigantische Projekte wie den Tren Maya oder spezifische Regierungsprogramme wenden. Sie würden nicht anerkennen, dass es sich nun um eine ganz andere Politik handele und wären im alten, antineoliberalen Argumentationsmustern verfangen. Ähnliches erwiderte er, als die Zapatistas öffentlich die Militarisierung im Bundesstaat kritisierten, welche auch von Freiba dokumentiert wurde, und bezichtigte beide AkteurInnen der Lüge. Die ersten Monate der Morena-Regierung beförderten in weiten Teilen von Chiapas somit nicht gerade optimistische Erwartungen für die Zukunft. Die Zapatistas schienen diesen Tenor zu bekräftigen. Zum Jahreswechsel betitelten sie ihr Kommuniqué mit »Wir sind alleine«. Umso überraschender traf am 17. August die letzte Erklärung einer Serie von Kommuniqués ein. Der Titel ist vielversprechend. Wir haben die Belagerung durchbrochen. Zuvor waren auf gewohnt amüsante, gleichzeitig analytische Art die aktuelle Situation, Kritik an der Regierung und deren Projekten sowie mögliche dystopische Szenarien beschrieben worden. Subkommandante Insurgente Moises, Sprecher der Kommandantur der EZLN, gab schließlich bekannt, dass die Sabatistas trotz allem ihr Territorium massiv ausweiten konnten. Sie erfüllen damit die Grundsatzentscheidung des Nationalen Indigenen Kongresses von 2016, in die Offensive zu gehen. Die bisherigen 5 Karakoles, sabbatistische lokale Verwaltungszentren und Sitz der rotierenden Autoritäten, die Räte der guten Regierung, werden auf insgesamt 12 Lokalregierungen erweitert. Zudem wurden 4 neue autonome sabbatistische Landkreise zu den bestehenden 27 ausgerufen. Die Sabatistas haben es damit geschafft, ihren Aktionsradius zu erweitern, während viele soziale Organisationen und widerständige Gruppen momentan damit beschäftigt sind, wenigstens bestehende Handlungsspielräume zu erhalten. Besonders wird in der Erklärung die wichtige Rolle der Frauen und jugendlichen Sabatistas hervorgehoben, die den Prozess entscheidend vorangetrieben haben. Und all das ganz ohne den Einsatz von Waffen und Gewalt. Angesichts der steigenden Präsenz des Militärs und organisierter Kriminalität in Chiapas wäre alles andere auch ein Himmelfahrtskommando gewesen. Dennoch ist das im Kommuniqué beschriebene kleinteilige Vorgehen mit 1000 Gemeindeversammlungen und dem 1000-maligen unbemerkten Passieren der Militärposten auch als Schlappe der staatlichen Strategie zu werten. Wie ein schmutziger Fleck blieben die Belagerer zurück, eingeschlossen in einem jetzt ausgedehnteren Gebiet, einem Gebiet, das mit Rebellion ansteckt. Das ist das Ziel, den Zugang zu einer anderen Regierung zu ermöglichen. Schon lange profitieren viele Regionen vom sabbatistischen Gesundheits- und Justizsystem. Auch viele ParteianhängerInnen suchen statt staatliche Einrichtungen wegen ihrer Unbestechlichkeit und Kenntnis der indigenen Sprache und Kultur bei Problemen die sabbatistischen Räte auf. Es ist bekannt, dass es in den Gebieten der Sabatistas kaum Frauenmorde, weniger Gewaltverbrechen und weniger Präsenz der organisierten Kriminalität gibt. Ein Erfolg, den das Militär nicht verbuchen kann. Ganz im Gegenteil. Somit ist es eine gute Nachricht, dass einige der neuen Zentren in Landkreisen wie Chicomucelo, Tila oder Motisintla sind. Gebiete, in denen sich die Situation aufgrund von bevorstehenden Extraktivismusprojekten und militärischer Migrationsabwehr monatlich zuspitzt. Dass Andrés Manuel López Obrador, nachdem er die Sabatistas zuletzt als rückständig beschrieben hat, die neuesten Entwicklungen begrüßt, klingt wie ein Eingeständnis, dass die autonome Praxis der Sabatistas mehr zur Sicherheit beiträgt als seine von Militarisierung begleitete Rhetorik um Transformation. Dies ist aber eher im Rahmen der gewohnten Doppelzüngigkeit zu verstehen, die er gegenüber seinen KritikerInnen an den Tag legt. Interessanter ist, wie es nun weitergeht. Die Sabatistas laden zu zahlreichen internationalen thematischen Treffen und zur Unterstützung beim Aufbau der neuen Strukturen ein. Die internationale Solidarität ist also in Chiapas, wie immer, herzlich willkommen. Letzten Artikel betrachten wir Extinction Rebellion. Seit dem 7. Oktober führen sie in vielen Städten der Welt, auch in Berlin, Straßenblockaden durch, um durchzusetzen, dass auf die Klimakatastrophe nicht mit einem Weiter-so, sondern mit einer angemessenen Politik reagiert wird, also mit Einsparen von CO2 etc. Und mit einem kurzen Artikel aus der Graswurzelrevolution vom Oktober wollen wir euch ihr Programm etwas vorstellen. Am 11. Juni 2019 haben sich junge AktivistInnen der seit einigen Monaten auch in der BRD aktiven Organisation Extinction Rebellion, XR, Rebellion gegen Auslöschung, am Berliner Bundeskanzleramt angekettet. Die Schlüssel der Kettenschlösser wurden an alle 13 Bundesministerien und ans Kanzleramt verschickt. Eine 17-jährige Aktivistin erklärte zur Aktion: Wir müssen den Kopf hinhalten für die Zerstörung des Planeten durch eine untätige und unverantwortliche Politik. Die gegenwärtige Klimapolitik setzt unsere Zukunft aufs Spiel. Jüngst wurden neben der bundesweiten Organisation von XR Deutschland zusätzlich die deutsche Jugendorganisation Extinction Rebellion Youth gegründet. Der Zulauf ist enorm. Allein der deutsche Zweig hatte Mitte Juni bereits 52 Ortsgruppen, Tendenz steigend. Für den 7. Oktober 2019 wurde eine neue Rebellion-Blockadewelle in Berlin angekündigt, die mit ähnlichen, direkten, gewaltfreien Aktionen in Paris, London und New York koordiniert wird. Die starke, transnationale Vernetzung ist ein weiteres Kennzeichen der Bewegung. Ein internationales Treffen und ein Treffen von XR Deutschland haben Ende Mai und im Juni in Mittelhessen und in Berlin stattgefunden. Bei ihren Forderungen übernimmt XR Deutschland die drei Ziele, die bereits von der englischen XR formuliert wurden, von der die Bewegung im Mai 2018 ausging. Inzwischen gibt es XR-Netzwerke in über 40 Ländern. Erste Zielforderung: Die Regierung muss die Wahrheit über den Klimanotstand und die Dringlichkeit eines unmittelbaren Wandels anerkennen. Darum fand die Aktion am 11. Juni in Berlin vor dem Kanzleramt statt. Zweite Zielforderung: Die Regierung muss die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die CO2-Emissionen bis 2025 auf null netto zu senken. Dritte Zielforderung: Eine BürgerInnenversammlung wird einberufen, die die notwendigen Maßnahmen begleitet und gewährleistet, damit der Wandel gerecht und demokratisch abläuft. In den weitergehenden 10 Prinzipien, die ebenfalls schon XR England beschlossen hatte, wird unter den Prinzipien Nummer 7 und 9 explizit aufgeführt. Nummer 7: Wir wollen Machtstrukturen aktiv schwächen und Machthierarchien niederreißen, um eine gerechtere Partizipation zu ermöglichen. Nummer 9: Wir sind ein gewaltfreies Netzwerk und wenden gewaltfreie Strategien und Taktiken als wirksamsten Weg an, um Veränderungen zu erreichen. Das Bekenntnis zur gewaltfreien Aktion und zum zivilen Ungehorsam wird stark betont. Als Referenzen dienen unter anderem die Occupy-Bewegung, die frühe gewaltfreie Phase der englischen Suffragettenbewegung, Gandhis Satyagraha und Martin Luther King. Obwohl negative Gesellschaftsziele zur Klimakrise formuliert werden, etwa das Verhindern der Klimakatastrophe, das Überleben der noch nicht ausgelöschten Arten sowie die Erhaltung des Planeten, und keine positiven Utopien wie etwa einen libertären Ökosozialismus, bewegt sich die Bewegung mit ihrer expliziten Machtkritik und ihren Aktionen gegen kapitalistische Konzerne doch nah am gewaltfreien Anarchismus, obwohl sie noch Forderungen an die Regierung stellt, die diese als Interessenvertretung des kapitalistischen Industrialismus gar nicht erfüllen kann. Es machen daher auch viele gewaltfreie AnarchistInnen bei XR mit. Im Gegensatz zu problematischen Strömungen wie etwa der Deep Ecology garantiert die explizite Gewaltfreiheit von XR auch keinerlei Abwege in Form der Ökodiktatur oder gar der gewaltsamen Durchsetzung der notwendigen Maßnahmen mit dem bewussten Risiko eines Bürgerkrieges. Wenn die ins Auge gefasste BürgerInnenversammlung dann, nach der kommenden Desillusionierung durch die bleibende Passivität der Regierung oder auch der Grünen an der Macht, noch offensiver, nicht mehr nur als Begleitung der Regierungsmaßnahmen dargestellt wird, sondern als die direkt demokratischere Alternative zum Parlamentarismus und zu Parteien wie den Grünen, dann könnte diese BürgerInnenversammlung diese Maßnahmen auch selbst beschließen und durchsetzen. Dadurch würde die Bewegung mit dem gewaltfreien Anarchismus deckungsgleich werden. Welche gesellschaftliche Macht von unten XR erreichen kann, zeigten die direkten gewaltfreien Massenaktionen in England 2018 und 2019, vor allem in London. Am 17. November 2018 waren die 5 wichtigsten Themsebrücken gleichzeitig blockiert worden, was zu einem totalen Verkehrschaos führte. Im April 2019 wurden etwa die 5 wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Zentral-London besetzt. Immer wieder wurden bewegliche Straßensperren errichtet, aber auch Sachbeschädigungen beim Shell-Hauptverwaltungsgebäude inmitten der Innenstadt durchgeführt. Bei einer 10-tägigen Massenaktionswoche zivilen Ungehorsams vom 15. bis 25. April 2019 mit vielerlei Besetzungen in ganz London wurden insgesamt 1130 XR-AktivistInnen von der Polizei verhaftet. Diese spektakulären Aktionen von XR England haben für die rasend schnelle internationale Verbreitung der Bewegung gesorgt. eine Transnationalität, die übrigens vollständig der britisch-nationalistische Brexit-Propaganda widerspricht. Am 25. April 2019 steuerte der anarchistische Künstler Banksy eine Wandmalerei zur Aktionswoche bei. Die bekannte Schauspielerin Emma Thompson las bei einer gewaltfreien Aktion Gedichte vor. Schließlich griff das XR-Fieber sogar auf die Proteste anderer gesellschaftlicher Berufsgruppen über. Im Juni 2019 riefen 1000 Angestellte, Krankenschwestern, AusbilderInnen und ÄrztInnen aus dem britischen Gesundheitswesen zu einer breiten Kampagne zivilen Ungehorsams auf, um die beklagenswert unzureichende Regierungspolitik zur ökologischen Krise zu kritisieren. Sie forderten auch die Medien auf, den ökologischen Fakten der WissenschaftlerInnen ungeschont ins Auge zu blicken und Maßnahmen zu fordern. Und sie unterstützten explizit die Schulstreikbewegung Fridays for Future sowie Extinction Rebellion. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschö!